Deutschlandfunk. Nachtradio. Und weiter geht's mit Conny at the Controls, eine Sendung, die wir dem Tonmeister Konrad, genannt Conny Planck, gewidmet haben. Bis 3 Uhr noch mit Karl Lippegaus am Mikrofon. Am 20. Dezember 1970 ist Conny Planck der Mann am Mischpult für Klopfzeichen, das erste Album der experimentellen Gruppe Cluster aus Berlin. Diese Gruppe besteht aus 3 Ausnahmemusikern: Konrad Schnitzler, Hans-Joachim Rödelius und Dieter Möbius. 1971 verlässt Konrad Schnitzler die Gruppe, um sich einer Solokarriere zu widmen, und aus Cluster mit K wird Cluster mit C. Planck füllt die offene Stelle aus und nimmt eine entscheidende Rolle im kreativen Prozess des Duos Cluster ein. Das Album Cluster 71 markiert den Anfang einer 15 Jahre andauernden Zusammenarbeit, von der noch rohen vorindustriellen Musik bis zur Ambient Music. Einen besonders schillernden Background hat Hans-Joachim Rödelius, Jahrgang 1934. Er wuchs in Ostberlin auf, war kurze Zeit UFA-Kinderstar, bevor man ihn 1945 noch zur Hitlerjugend einzog. Rödelius begann erst mit 34 Jahren Klavier und Gitarre zu spielen als Autodidakt. Das war 1969. Er soll aus der Nationalen Volksarmee desertiert sein und 2 Jahre als vermeintlicher Spion in einem DDR-Gefängnis verbracht haben. Dieter Möbius, Jahrgang 44, soll ihn kennengelernt haben, als er in einer Kneipe kellnerte. Möbi hatte in Berlin Kunst studiert und mit Konrad Schnitzler formierten sie die Gruppe Cluster. Schnitzler war damals auch Mitglied bei Tangerine Dream und sehr von Joseph Beuys beeinflusst. Also es ging zunächst mal einfach darum, überhaupt eine Gruppe zu gründen. Die erste Platte kam bei einem Label heraus, das auf Kirchenmusik spezialisiert war. Conny Planck war aber so wichtig für die Gruppe, dass er praktisch als 4. Mitglied fungierte. Und dann gab es später eine wunderbare Zusammenarbeit mit dem britischen Musiker Brian Eno. Brian Eno zusammen mit der deutschen Gruppe Cluster aus seinem Album Before and After Science aufgenommen in Connys Studio hier in der Nähe von Köln, etwa 20 Autominuten von hier entfernt. Brian Eno erzählte mir einige Jahre später noch, wie sehr er die Musik von Cluster liebe. Sie habe eine ganz eigene Poesie. Im Gegensatz zu den roboterhaften Strukturen bei Kraftwerk, man denke nur an Autobahn, klangen Cluster deutlich romantischer, wärmer und melodischer. Der WDR-Journalist Winfried Trenkler, der viel diese Musik in seiner Sendung Schwingungen vorstellte, nahm Brian Eno 1974 mit zu einem Konzert von Cluster und Michael Rother in Hamburg, was dann in zwei Alben mit Brian Eno mündete. Möbius, Rodelius und Rother, die an jenem Abend im berühmten Altonaer Kommunikationszentrum auftraten, in der Fabrik, beanspruchten zusammen mit ihren Instrumenten kaum mehr als die Strandburg einer deutschen Kleinfamilie. Ein Gartenschirm mit bunten Glühlampen verlieh der Szene anheimelnde Atmosphäre. Eno, zunächst sprachlos, fasste seine Eindrücke eine Stunde danach in einem klaren Wort zusammen. Er sagte, es ist die wichtigste Rockmusik, die heute gemacht wird. Eno wollte unbedingt mitmachen und kam auf die Bühne. Im Herbst 76 besuchte er dann Möbius und Rodelius, beide auch als Cluster bekannt, zu Hause in ihrem denkmalgeschützten und mit meterdicken Mauern bewehrten Heim, einem historischen Amtshof an der Weser. Dort verschmolzen die Ideen der drei zu einer völlig eigenen Musik. Mark Tsimalaki aus dem Cluster und Eno Album After the Heat. Wie man hier hören konnte, wurde damals noch viel mit Tonbändern gearbeitet und hier wurde die Gesangsspur von Eno rückwärts gespielt. Ein Trick, den Conny Plank auch schon vorher benutzt hatte, und zwar mit der Gruppe Neu für ihr Stück E-Musik. Michael Rother erzählt dazu in dem Buch Krautrock, ob das jetzt Conny Planks Idee war, das Band umzudrehen und meine Gitarren rückwärts zu spielen, oder der glückliche Umstand, dass ich in Connys Studio ein wunderbares Feedback hatte. Die entscheidenden 20, 30 oder sogar 40% waren von uns nicht bewusst gesteuert. Neu aus ihrem Album 1975 heißt es. John Fox, ein ehemaliger Kunststudent, hatte Ultravox um 1973 in Großbritannien formiert. Der einzige, der Musik am Konservatorium studiert hatte, war ihr Keyboarder und Geiger Billy Curry. Fox erzählte, am Anfang hat man uns eine Punkband genannt, doch wir haben Punk gespielt, bevor die Leute angefangen haben, darüber zu reden. Als dann die Punkwelle ins Rollen kam, hatten wir uns längst davon distanziert. 1976 spielten wir das, was man gemeinhin als New Wave bezeichnete. Die Idee zu dem Song Just for a Moment bekam ich von einem Theaterstück, das ich vor langer Zeit mal gesehen hatte. Es war ein Stück von Samuel Beckett und handelte von einem Mann, der in seinem Zimmer sitzt, in einem Armstuhl vor dem Fenster. Am anderen Ende der Bühne versuchen Schauspieler darzustellen, wie es in seinem Kopf zugeht. Ein ausgesprochen ruhiger Song, in dem kaum Worte fallen. Das erste Album von Ultravox hatte Brian Eno produziert. Dieses zweite, Systems of Romance, entstand mit Conny Plank in Neunkirchen bei Köln. Talking in the window as the light fades, I heard my voice break just for a moment. Talking by the window as the light fades, I felt the floor change. For a moment, sitting in the shadows that the leaves make, I felt the floor change into an ocean. Thank you. In den 70er Jahren hatte sich Conny Plank in der Szene fest etabliert. Alle kannten ihn und sein Studio wurde zur ersten Adresse für Musiker aus ganz Europa. Seine vielfältigen Arbeiten auf dem Gebiet der elektronischen Musik bewirkten, dass zahlreiche Bands den Kontakt zu ihm suchten. Ende der 70er Jahre nennt David Bowie Neu und La Düsseldorf als zwei seiner Lieblingsbands und kupfert eine ganze Menge von ihnen ab. 1978 sind Plank und Eno der Toningenieur und der Produzent des Debütalbums der amerikanischen Band Devo, die mittels ihrer roboterhaften und provokanten Musik die Idee eines Rückschritts der menschlichen Entwicklung konzeptualisieren. Devo werden eine der Säulen des New Wave. Der Öffentlichkeit wagten sie lange nicht, ihre Albträume vorzutragen. 4 Jahre lang übten Devo in einer schäbigen Garage in der Industriestadt Akron in Ohio, stellten erste Demos her, verwarfen diese wieder, nahmen neue auf, übten und übten. 1972 fanden sich Devo von De-Evolution, gleich Rückentwicklung bzw. Entartung, um den Sänger und Gitarristen Mark Mothersbaugh zusammen, nachdem sie immer mehr und schließlich zu viele Platten von Captain Beefheart gehört hatten. Bowie hatte sie live erlebt, war begeistert und rief Brian Eno an, worauf der sie in Max's Kansas City in New York hörte. Ihr erstes Album produzierte Eno mit ihnen im Studio von Conny Plank. Can't get me no. Set us back on. Den treffenden Titel Konditionierer bekam dieses schöne Stück von Dieter Möbius und Conny Planck aus ihrem gemeinsamen Album Material. 1980, ein Jahr vorher, war Conny Planck an der Entstehung eines Meilensteins des deutschen Rock beteiligt. Die Kleinen und die Bösen von Deutsch-Amerikanische Freundschaft, kurz DAF. Diese Platte stellt eine eigenartige Verbindung zwischen Punkgesang und elektronischen Rhythmen dar. DAF bildeten die Speerspitze der sogenannten Neuen Deutschen Welle. Das Cover der LP, ein sowjetisches Propagandagemälde, zeigte drei russische Sportlerinnen auf einem olympischen Treppchen. In der DDR tauchte häufig der Propagandabegriff deutsch-sowjetische Freundschaft auf. Die Gründung von DAF fand aus Jam-Sessions in Gevelsberg-Silchede bei Wuppertal um 1978 statt. Dabei anwesend war Gabi Delgado Lopez, später Sänger bei DAF, ein Spanier in Düsseldorf. Im Winter 1980 waren DAF dann zum Duo Delgado Lopez und Robert Girl, dem Schlagzeuger und Elektroniker, geschrumpft. Alles ist gut. Dieses Album behandelte die Austauschbarkeit der Ideologien und Jugendmoden, die schnelllebigen Verbindungen und Images, die die Jugend in unversöhnliche Sekten aufspalten, die mangelnde Verbindlichkeit politischer Ideologien. Der Musikexpress schrieb im Mai 1981, seit Autobahn von Kraftwerk habe es kein vergleichbares und wichtigeres deutsches Album mehr gegeben. Ein gern gesehener Gast und Freund im Studio von Conny Planck und Christa Fast war Holger Tschukai von Ken, der zwar im Inner Space Studio in Weilerswist bei Köln seine Soloalben aufnahm, sie dann aber gerne bei Conny Planck mischte. Right. Gib dem dem Schleim und aus dem Kot. Oblastik und Plasma sich verwandeln. Kriechen sie hervor, die Biomutanten. Thank you. Ich habe 1969 Abitur gemacht, erzählt der Gitarrist Michael Rother. Das fiel damals mit vielen Dingen zusammen. 1968 war Prag, der Vietnamkrieg spielte im Hintergrund eine Rolle. Jimi Hendrix, der die amerikanische Hymne abfackelte, Rudi Dutschke und so weiter. Es war ein Klima der Veränderung, das sich auch bei uns in der Musik niedergeschlagen hat. Wir hörten zuletzt Musik von Holger Tschukay und die Stimme von Conny Plank in ihrem gemeinsamen Duo Les Vampirettes. Daraus der Song Biomutanten. Eine einzige Maxi-Single haben diese beiden Musiker zusammen produziert. Wir hörten außerdem nochmal die Stimme der japanischen Sängerin Fiu und hier den Bassisten und Sänger Jar Wobble in How Much Are They? Und das war der Soundcheck im Deutschlandfunk. In den letzten zwei Stunden erinnerte Karl Lippegaus an Conny Plank, der im Dezember 1987 mit nur 47 Jahren gestorben ist. In diesen Tagen hätte er seinen 70. Geburtstag gefeiert. Wir konnten natürlich nur einen kleinen Ausschnitt aus seinem vielfältigen Schaffen Ihnen hier vorstellen. Vielleicht gibt es noch mal eine andere Gelegenheit, seine Produktion im Deutschlandfunk vorzustellen. Hören Sie zum Ausklang noch La Düsseldorf und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dann.